Im Rahmen des Wahlpflichtmoduls Kooperative Systeme des Verbundstudiengangs Wirtschaftsinformatik an den Fachhochschulen Dortmund und Köln Campus Gummersbach wurde der Prototyp eines kooperativen Systems zum gemeinsamen Komponieren von Musik entworfen. Die folgende Präsentation beschreibt diesen Prototypen und die darin implementierten Szenarien und Entwurfsmuster. Nach einem kurzen Überblick wird die Benutzeroberfläche des kooperativen Systems mithilfe einer Ablaufskizze, Storyboard und den papierbasierten Mockups dargestellt. Die Skizzen wurden handschriftlich angefertigt, da die Schlüsselszenen so am schnellsten zu visualisieren waren und die Übersichtlichkeit dadurch nicht beeinträchtigt wurde. In den darauffolgenden Folien wird auf die angewandten Entwurfsmuster eingegangen. Der Vortrag endet mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte des hier vorgestellten kooperativen Systems. Für Musiker soll eine Plattform geschaffen werden, die das gemeinsame Komponieren von Musik ermöglicht. Die beteiligten Personen sind räumlich verteilt und sollen die Möglichkeit haben, sowohl synchron als auch asynchron an einem Musikstück zu arbeiten. Zusätzlich zum computergestützten Komponieren von Musik soll auch der Kontakt zu anderen Musikern und Musikinteressierten und das Entstehen neuer musikalischer Projekte gefördert werden. Dies geschieht zum Beispiel durch eine erweiterte Suchfunktion, Benutzerprofile, die Nachrichtenfunktion sowie ein Forum, einen Chat und einen Marktplatz. Die Attraktivität der Plattform soll zusätzlich dadurch erhöht werden, dass Musiker hier die Möglichkeit haben, ihre Musikstücke oder Teile davon einem interessierten Publikum zugänglich zu machen, und zwar, indem sie sich im Musikarchiv oder im Shop zum kostenfreien bzw. gebührenpflichtigen Download freigeben. Durch Bereitstellung ihrer Arbeitsergebnisse erhalten die Musiker wichtiges Feedback von anderen Teilnehmern und unter Umständen sogar die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das Storyboard zeigt einen typischen Anwendungsfall für einen bereits registrierten User bzw. Gast. Davon ausgehend, dass grundsätzlich die Startseite als Ausgangspunkt dient, hat der User und Gast mehrere Auswahlmöglichkeiten. Er kann direkt in dem angebundenen Shop wechseln und dort Musikstücke erwerben, sich einloggen oder registrieren oder als Gast das Angebot zunächst testen. Für den Fall, dass ein Gast ohne Registrierung das System testen möchte, wird er direkt auf die Seite Bandgründen gelinkt, wo er seine Eingaben tätigen kann und dann einen Song einspielen bzw. editieren. Für diesen Fall wird dem Besucher visualisiert, dass keine Speicherung seiner Eingaben erfolgt, ohne eingeloggt zu sein. Typisch wäre es, dass sich ein Besucher zunächst registriert, dann einloggt und sein Profil anlegt. Ein User wird nach dem Login direkt auf seine personalisierte Seite verlinkt. Von dieser Seite kann er eine Band gründen, also einen Raum eröffnen, einen Song einspielen bzw. editieren und diesen im Shop anderen Usern im System freigeben. Auf der Eingangsseite befinden sich relativ wenig Funktionen und die gesamte Seite ist eher einfach gehalten. Um sowohl bereits registrierten Usern als auch Interessenten eine unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, Musik zu komponieren. Direkt auf der Startseite wählt der Besucher aus, was er tun möchte. Ist er bereits registriert, kann er sich über das Login im System einloggen. Hat der Besucher noch keinen aktiven Account, hat er die Wahl zwischen Shop Musik hören und Musik komponieren. Hinter der Auswahl Shop Musik hören befindet sich ein angebundenes Shop-System, in dem sich von den Usern komponierten und freigegebenen Musikstücke befinden. Die Auswahl Musik komponieren führt direkt zur Seite, die auf Folie 9 dieser Präsentation dargestellt ist, Band gründen gleich Musik komponieren. Dem nicht registrierten Besucher wird mitgeteilt, dass er zwar alle Funktionen des Systems in dieser Phase nutzen kann, die persistente Speicherung seiner Eingaben jedoch eine Registrierung erfordert. Seine Eingaben werden nach dem Verlassen des Systems gelöscht bzw. nicht gespeichert. Auf Seite 2 erfolgt das obligatorische Login, die Registrierung. Der Aufbau und Ablauf dieser Vorgänge wird nicht näher erläutert. Ein aktiver Account ist jedoch Voraussetzung für eine optimale Nutzung des Systems. Für die angeführten Vorgänge können Standard-Pattern verwendet werden. Ein Profil anlegen können nur registrierte User. Standardkriterien im Profil werden um Attribute wie Instrument und Spielzeit ergänzt. Diese Felder sind zwingend auszufüllen, da vorausgesetzt wird, dass für das Komponieren von Musik das Beherrschen eines Instruments unabdingbar ist und dass das Attribut Spielzeit hilft, eine Klassifizierung vorzunehmen, zum Beispiel Newbie, Amateur oder Profi. Bei der Suche nach anderen Community-Mitgliedern oder potenziellen Kooperationspartnern beim Komponieren von Musik wird auf die Profilangabe der Mitglieder zugegriffen. Der User kann sein Profil natürlich jederzeit editieren. Die personalisierte Startseite erscheint jedem registrierten User direkt nach dem Login. Sie stellt eine Art Infozentrale dar. Der User soll auf einen Blick sowohl persönliche als auch globale Informationen erhalten. Er hat direkten Zugriff auf eigene Songs oder Samplers in der Musikbibliothek und eine Übersicht im Eventkalender über bevorstehende Termine oder Ereignisse, sowie die Möglichkeit, diese zu verwalten. Weiterhin gibt es auch ein Overview über globale Systeminformationen, zum Beispiel Informationen, die das System selbst betreffen, wie Infobox, 300 User, 10.000 Band im System und so weiter. Aber auch Informationen, die anhand des Profils zum User wahrscheinlich passen. Zum Beispiel, wenn Genre gleich Rock angegeben wurde, dann können neueste Bands und Songs angezeigt werden, die ebenfalls die Markierung Genre gleich Rock tragen. All den Informationen übergeordnet befindet sich ein Link zum Herzstück des Systems Bandgründen, Musik komponieren. Die Seite Bandgründen, Musik komponieren enthält bereits bekannte Elemente aus der Musikbibliothek als auch neue Elemente. Zwingend für die Gründung der Band ist ein Bandname zur Identifizierung. Der User hat die Möglichkeit, ein weiteres Genre, je nach Band, die er gründen bzw. Musik, die er komponieren möchte, auszuwählen, hinzuzufügen oder zu editieren. Es werden bereits vorhandene Instrumente der Band angezeigt. Neben dem jeweiligen Instrument wird der Spieler, User mit Foto, falls vorhanden, und sein aktueller Status online, nicht online angezeigt. Im Fenster User wird jedem User sein Instrument als Symbol angezeigt, ebenfalls mit aktuellem Status. Die Redundanz ermöglicht es, ein Fenster zu schließen und trotzdem die gleichen Informationen zu erhalten. Ein Chat erlaubt es, der gesamten Band miteinander zu kommunizieren. Ist eine Band gegründet, also ein Raum erstellt worden, kann der User zwischen neuen Song komponieren und vorhandene Song bearbeiten, wählen. Song einspielen, editieren enthält sowohl bekannte als auch neue Features. Wird ein neuer Song eingespielt, muss zunächst ein Name angegeben werden. Soll ein Song editiert werden, kann dieser aus der Musikbibliothek ausgewählt werden. Je nach Auswahl des Instruments können eine oder mehrere Spuren aufgenommen werden. Diese können mittels Mixer weiter bearbeitet werden. Das Panel für die Wiedergabe und so weiter ist analog eines herkömmlichen Audiosystems zu betrachten. Ist ein Song fertiggestellt, kann ein Voting und die Freigabe erfolgen. Die Freigabe bedeutet eine Meldung im globalen System oder die Freigabe für den Shop. Bei einer Freigabe für das globale System taucht das neue Musikstück zum Beispiel dann in den Infoboxen auf und ist damit für die anderen User sichtbar. Bei der Konzeption des Prototypen wurden verschiedene Entwurfsmuster angewendet. Diese stammen aus dem Buch Patterns for Computer-Mediated Interaction von Till Schümer und Stefan Lukosch. Aus den folgenden Folien werden diese Entwurfsmuster und ihre Verwendung innerhalb des kooperativen Systems zum Komponieren von Musik näher betrachtet. Des Weiteren werden mögliche Probleme bei der Verwendung der Entwurfsmuster aufgezeigt und alternative Lösungsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Als Gast hat man bereits die Möglichkeit, einige Funktionalitäten der Community zu nutzen. Dazu gehören der Zugriff auf den Shop, der Zugang zum Forum sowie das Komponieren von Musik, allerdings ohne eine Speicherung des Ergebnisses. Die Freigabe dieser Funktionalitäten soll dem Erstbenutzer den Einstieg erleichtern, jedoch sind diese Funktionalitäten im Kontext der Community alle eher passiver Natur. Mit dem Einsatz des Patterns Quick Registration sollen neue Benutzer dazu bewegt werden, relativ schnell aktiv an der Community teilzunehmen. Dies geschieht durch einen schlanken Login-Vorgang mit nur wenigen abgefragten Daten. Nach dem schnellen Login kann der Benutzer bereits mehrere Funktionalitäten nutzen als ein Gast. Zum Beispiel kann der Nutzer über seine Profilseite gefunden werden, erhält eine personalisierte Startseite und kann gezielt nach anderen Mitgliedern suchen. Die Login-Informationen des Benutzers müssen jedoch erst bestätigt werden, damit wirklich alle Funktionalitäten, zum Beispiel Speichern der komponierten Musikstücke und Bereitstellen im Shop, genutzt werden können. Für die Bestätigung der Login-Informationen wird das Pattern Quality Inspection angewandt. Die Daten des Benutzers werden per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse bestätigt. Eine Gefahr stellen Webcrawler dar, welche sich wahllos bei Communities anmelden. Da dies in den meisten Fällen unerwünscht ist, kann auf Pflichtinteraktionen mit Menschen durch Versenden und das Bestätigen via E-Mail nicht verzichtet werden. Bereits angegebene Benutzername, welche von neuen Usern bei der Registrierung angegeben werden, stellen einen weiteren Danger Spot dar. Dies kann bei erstmaligen Doppelnennung durch Vorschläge nicht vorhandener Benutzernamen vermieden werden. Durch das Auftreten verschiedener Identitäten innerhalb einer Community ist ein benutzerspezifisches Login absolut notwendig. Erst durch die Implementierung dieses Patterns können den Benutzern Rechte zugeordnet und Funktionalitäten zugewiesen werden. Ermöglicht werden kann dies durch die Vergabe einer Kombination von Benutzernamen und Kennwort. Eine Datenhaltung wird dadurch für das kooperative System zwingend notwendig. Zu den Danger Spots gehört ein gestörter Arbeitsablauf. Um den Arbeitsablauf nach erfolgreichem Login für den Benutzer komfortabler zu gestalten, muss ein Mechanismus geschaffen werden, der verhindert, dass sich der Benutzer bei jeder Teilinteraktion neu einloggen muss. Das Vergessen des Kennworts oder des Benutzernamens ist ein weiterer Danger Spot. Diesem wird dadurch begegnet, dass ein registrierter User jederzeit die Möglichkeit hat, sich per E-Mail ein neues Passwort zusenden zu lassen. Die Buddy-List stellt eine persönliche Liste aller relevanten Interaktionspartner zur Verfügung. Dadurch werden die wichtigsten Interaktionspartner des Benutzers für ihn übersichtlich und gesammelt in einer Liste dargestellt. Der User kann von jeder Seite des Systems aus zu seiner persönlichen Buddy-List verzweigen. Die Liste kann vom Benutzer aus der User Gallery gefüllt werden. Mit Suchmechanismen können aus dieser Liste User gefunden werden, die für einen von Bedeutung sind. Die Buddy-List kann durch einfaches Hinzufügen und Entfernen gepflegt werden. Jedoch ist die Zustimmung des neuen Buddies erforderlich, da mit diesem Hinzufügen der Online-Status bekannt gegeben wird, was nicht unbedingt von jedem User gewünscht ist. Bei einer solchen persönlichen Liste ist die Gefahr gegeben, dass die User nur mit den Usern aus ihrer Buddy-List in Kontakt treten. Andere Mitglieder werden nicht wahrgenommen. Einen Ausweg aus dieser Situation bietet zum einen das Forum, auf das später noch genauer eingegangen wird, sowie der Suchmechanismus. Registrierte Mitglieder werden aufgefordert, in ihrem Profil nähere Angaben über ihre Ziele und Fähigkeiten zu machen. Mithilfe der Suchfunktion können so andere Mitglieder mit gemeinsamem Interesse gefunden werden, sofern diese in ihrem Profil vermerkt sind. Die Suchfunktion ist auch für neue Mitglieder interessant, da diese wahrscheinlich noch keine Kontakte in ihrer Buddylist haben. Mittels der Profilseite wird das Pattern VirtualMe verwendet. Auf ihrer persönlichen Profilseite können sich die Mitglieder vorstellen, ein Bild hinterlegen und ihre Interessen und Fähigkeiten mitteilen. Bis auf einige wenige Pflichtfelder ist es den Mitgliedern doch selbst überlassen, wie viel sie von sich selbst preisgeben wollen. Das Entwurfsmuster Hall of Fame wird an mehreren Stellen des kooperativen Systems zum Komponieren von Musik eingesetzt. Zum einen findet es Verwendung im Shop und zum anderen auch im Forum. Bei der Navigation durch den Shop ist es besonders wichtig, dass User schnell einen Überblick erhalten. Daher wird an zentraler Stelle die Top 10 der meistgekauften Musikstücke der letzten Woche angezeigt. Dies bietet den Usern einen Einstiegspunkt, anhand welchem sie bei Interesse direkt weiter zu den einzelnen Musikstücken navigieren können. Für jedes Musikstück wird außerdem in der Einzelbetrachtung der Anzahl der Downloads angezeigt. Dies ist für die Konsumenten, aber noch viel mehr für die Produzenten der Musikstücke von Interesse. Eine hohe Downloadzahl der eigenen Lieder ist gleichbedeutend mit einem guten Feedback und Erfolg und stärkt so die Motivation, mehr Musikstücke zum Download anzubieten. Außerdem hat so die gesamte Community die Möglichkeit, den Erfolg einzelner Mitglieder zu verfolgen. Des Weiteren gibt es für Käufer die Möglichkeit, ein Musikstück individuell zu bewerten. Dies erleichtert die Kaufentscheidung anderer Mitglieder und die guten Einzelbewertungen tragen zum inneren Erfolgsgefühl der Produzenten bei. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Verwendungen der Hall of Fame besteht bei der Bewertung durch einzelne User die Gefahr, dass destruktive Einträge oder Daten, die die Privatsphäre der Mitglieder verletzen können, direkt veröffentlicht und für alle zugänglich sind. Daher wird bei den Einzelbewertungen durch die User zusätzlich das Muster Quality Inspection verwendet. Die Bewertungen werden vor Veröffentlichung durch Administratoren auf Qualität überprüft und erst nach erfolgreicher Prüfung veröffentlicht. Da diese Methode voraussetzt, dass Administratoren existieren, die dazu bereit sind, die unter Umständen hohe Zahl an Quality Inspections zeitnah durchzuführen, ist zu überlegen, ob man die Quality Inspection der Beiträge nicht dem Besitzer der Musikstücke selbst überlässt. Dieses hat dann die Möglichkeit, destruktive oder zu persönliche Bewertungen selbst zu entfernen. Da dies in seinem eigenen Interesse liegt, wird er das auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah tun. Im Forum ist es wichtig, dass die Mitglieder einen Anreiz haben, auf die Beiträge und Fragen anderer Mitglieder zu antworten. Daher gibt es nach jeder Antwort auf einen Beitrag für den Frager die Möglichkeit, Punkte für die Qualität des erhaltenen Beitrags zu vergeben. Je qualitativ besser die Antwort ausfiel, desto mehr Punkte wird dem Antworter aller Wahrscheinlichkeit nach sammeln. Die gesammelten Punkte sind für jeden sichtbar, direkt unter dem Namen des Mitglieds zu sehen. Hat ein Mitglied also viele Punkte gesammelt, fördert dies den eigenen Status im Forum. um User dazu zu motivieren, sich mit anderen Community-Mitgliedern und deren Arbeit in der Community auseinanderzusetzen, werden im Shop bei der Anzeige eines Musikstücks auch direkt alle anderen Musikstücke des gleichen Komponisten mit angezeigt. Auch kann der User auf das Profil des Komponisten und der Räume navigieren, sofern dies nicht als privat gekennzeichnet sind. So wird der Kontakt von Mitgliedern mit gleichem Musikgeschmack gefördert und es können sogar neue gemeinsame Projekte entstehen. Dies hängt natürlich immer davon ab, inwieweit man sich und sein Profil in der Community öffentlich macht. Der Grad des Schutzes von Privatsphäre und die letztendliche Sichtbarkeit für andere Mitglieder wird den Usern zum größten Teil selbst überlassen. Es geht jedoch darum, den Usern zumindest die Möglichkeit zu geben, einiges über die anderen Community-Mitglieder und deren Interessen zu erfahren. Das Entwurfsmuster Birds of a Feather wird ebenfalls verwendet, um dem User die Musikstücke anzuzeigen, die von anderen Usern, die dieses Stück gekauft haben, ebenfalls gekauft haben, ähnlich wie zum Beispiel bei Amazon.de. Beim Komponieren von Musik werden verschiedene Akkorde und Musiksamplers auf dem Server abgelegt. Die Akkorde liegen in verschiedenen Versionen vor. Beim Zusammenfügen der Akkorde zum Lied bietet dieses kooperative System das Pattern Vote an. Die einzelnen Gruppenmitglieder können abstimmen, welche Passagen in der endgültigen Fassung abgebildet werden. Die Abstimmung erfolgt durch eine einfache Stimmabgabe. Die Akkorde werden von jedem entweder mit Ja oder mit Nein bestätigt. Die Stücke mit den meisten Ja-Stimmen werden Teil des Songs. Die Gruppe bestimmt selbst, ob ein zeitlicher Rahmen oder die Mitgliederzahl das Ende der Abstimmung definiert. Sie bestimmt ebenfalls selbst, ob das Zwischenergebnis in Form eines Balkendiagramms sichtbar ist. Das Abstimmungsergebnis wird als Balkendiagramm im Raum dargestellt. Die Gruppe kann mit diesem Ergebnis das Lied selbst zusammenstellen. Eine Automation ist in diesem Fall nicht vorgesehen, da es bei der Komposition auf die Abrundung des Songs ankommt, die der Gruppe überlassen bleiben soll. Beim gemeinsamen Komponieren von Musik in verteilten Systemen soll neben dem asynchronen Arbeiten auch ein synchrones Arbeiten ermöglicht sein. Im System wird aus diesem Grund das Pattern Shared Editing zur Verfügung gestellt. Die User können über einen Editor Musiknoten darstellen und ein Musikstück gemeinsam komponieren. Die Veränderungen werden für alle anderen Benutzer gleichzeitig sichtbar. Neben der gemeinsamen Dateiablage Application Sharing bietet dieses Pattern ein gleichzeitiges Arbeiten, bei dem jedoch immer nur einer aktiv ist. Die Daten werden zentral auf einen Server abgelegt und alle Beteiligten können auf die gleichen Daten zugreifen. Um eine zügige Bearbeitung und Antwortzeit zu gewährleisten, wird das Pattern Replicated Object eingesetzt. Die User arbeiten direkt lokal am Replikat. Der Mediator informiert alle interessierten User über Änderungen am Replikat. Beim Bearbeiten im Editor werden den Usern die Pattern Remote Cursor und Remote Selection zur Verfügung gestellt. Verschiedene Farben unterscheiden die einzelnen User voneinander. Dadurch kann jeweils unterschieden werden, wer welche Aktionen beigetragen hat. Zum synchronen Komponieren von Musik ist es wichtig, das Konzept What you see is what I see zu realisieren. Durch das Design Pattern Room soll einer Gruppe innerhalb einer Community ein geschützter Bereich, einen Raum zur Verfügung gestellt werden. In einem Raum können sich die einzelnen Gruppenmitglieder virtuell treffen. Innerhalb eines Raumes geschieht das eigentliche Komponieren von Musik. Damit ist das Entwurfsmuster Room ein zentrales Entwurfsmuster in diesem kooperativen System. In einem Raum werden verschiedene Funktionalitäten und Kommunikationstools bereitgestellt, um die virtuelle Zusammenarbeit einer Gruppe und das gemeinsame Komponieren von Musikstücken zu ermöglichen. Dazu zählen neben der eigentlichen Software zum gemeinsamen Komponieren auch Funktionalitäten wie ein Chat, eine Vote-Funktion, eine Versionsverwaltung und eine Userlist. Ein mögliches Problem beim Einsatz dieses Patterns ist, dass je nach eingesetztem Tool analysiert werden muss, ob die Rechenleistung des Servers ausreicht und die Bandbreite für die Übertragung gut bemessen ist. Einladungen können durch dieses Pattern an gewünschte Interaktionspartner per E-Mail übermittelt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Informationen über die kooperative Sitzung mit übertragen wird. Sobald die Eingeladenen auf die Einladung reagieren, werden sie automatisch zu der kooperativen Sitzung hinzugefügt. Es können Einladungen zur Neugründung einer Band sowie Einladungen zur Erweiterung einer Band verschickt werden. Die eingeladenen User bekommen dann automatisch Zugang zum entsprechenden Raum. Des Weiteren können mit Hilfe von Einladung gemeinsame Sitzungen geplant werden. Die User bekommen dann eine Einladung, in dem der Zeitpunkt der Sitzung sowie der Link zum entsprechenden Raum enthalten sind. Die User können diese Einladung bestätigen oder ablehnen. Die Reaktionen auf die Einladung werden gemeinsam mit dem Termin innerhalb des Raums angezeigt, sodass jeder sehen kann, wer akzeptiert hat und an der Sitzung teilnehmen kann. Beim gleichzeitigen Komponieren von Musik ist es wichtig, dass die betroffenen Mitglieder sich schnell, unkompliziert und für alle sichtbar miteinander austauschen können. Das Pattern Embedded Chat dient innerhalb eines Raumes als synchrones Kommunikationsmedium. Die Chat-Kontakte können direkt Kurznachrichten verschicken, die den anderen Chat-Teilnehmern zugeleitet wird. Das Chat-Element ist fester Bestandteil des Raumes und kann von anderen Mitgliedern gesehen und genutzt werden. Nicht-Mitglieder des Raums können diesen nicht beitreten und daher auch nicht den Chat nutzen. So bleibt dieser übersichtlich und nur auf die relevanten Personen beschränkt. Mithilfe des Activity Indicators werden die Chat-Kontakte auf einen neuen Beitrag hingewiesen. Neue Nachrichten erscheinen die ersten 2 Minuten lang in einer anderen Schriftfarbe. Um die Diskussion in der Gemeinschaft zu fördern, wird ein Forum eingerichtet. Dort ist eine raumübergreifende Diskussion aller Community-Mitglieder und Gäste möglich. Die Gäste haben dort die Möglichkeit, Fragen an die Community zu richten und erste Kontakte zu knüpfen. Sind sie interessiert und wollen sie weiterhin teilnehmen, zum Beispiel mit anderen gemeinsam komponieren, so müssen sie sich registrieren. Somit wird für die Gäste der Einstieg in die Community auch durch das Forum erleichtert. Für registrierte Nutzer besteht im Forum ebenfalls die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Diskussionen zu führen und neue Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich zur gezielten Suche über die Profile stellt das Forum also eine weitere Möglichkeit bereit, neue Projekte, neue Räume, neue Musikgruppen und neue Musikstücke entstehen zu lassen. Im Forum kann auch aktiv nach neuen Projekten, Ideen oder Mitgliedern gesucht werden, indem ein entsprechender Diskussionsbeitrag eröffnet wird. Hier wird das Entwurfsmuster Treated Discussion verwendet. Andere Mitglieder können zum selben Thema Beiträge und Antworten verfassen, welche dann untereinander unterhalb der Überschriften angezeigt werden. So können auch später hinzugestoßene, interessierte Mitglieder das Thema leicht verfolgen. Um die Beiträge der Mitglieder im Forum zu fördern, gibt es ein Punktesystem, welches sich an der Anzahl und Qualität der erbrachten Beiträge orientiert. Hier werden die Entwurfsmuster Hall of Fame und Letter of Recommendation verwendet. Die genaue Funktionsweise des Punktesystems wurde bereits unter GuideMe Hall of Fame erläutert. Um anderen Benutzern in der gleichen kooperativen Sitzung ihre Anwesenheit in der Gruppe zu visualisieren, wird das Pattern UserList eingesetzt. Die Benutzer werden für den Fall, dass Sie bei der Registrierung mit Quality Inspection ein Bild hinterlegt haben, mit diesem dargestellt. Ansonsten wird ein Dummy-Bild angezeigt. Die Benutzer können durch Anklicken des Interaktionspartners Einsicht in den öffentlichen Teil des Profils erhalten sowie Einladungen und Nachrichten an den User verschicken. Alle Anwesenden in einem Raum sehen über diese Userlist alle anderen Anwesenden. Die Hauptaufgabe des Patterns Activity Logs ist die benutzerbezogene, persistente Speicherung der Aktivitäten. Die dadurch entstehende Aktivitätenhistorie ermöglicht es den Usern, einen Überblick über getätigte Änderungen zu erhalten. Eingesetzt werden sollte dieses Pattern, wenn es für eine Community schwierig ist, parallele Aktivitäten zu koordinieren und die einzelnen Arbeitsergebnisse miteinander zu verknüpfen. Dies ist beim gemeinsamen Komponieren von Musik von besonderer Bedeutung, da es dort auch die Möglichkeit geben muss, die Historie der Arbeitsergebnisse zu verfolgen und die verschiedenen Versionen zusammenzufügen bzw. zu verwerfen. Die Änderungen am Datenbestand wird mit Hilfe von Periodic Report und Change Indicator jedem Gruppenmitglied auf Verlangen per E-Mail mitgeteilt. So sehen die Gruppenmitglieder, wer zu welchem Zeitpunkt Änderungen an dem jeweiligen Musikstück vorgenommen hat und können darauf reagieren. Einsatz dieses Patterns innerhalb des kooperativen Systems muss dafür gesorgt werden, dass die Speicherung vieler Informationen in kurzer Zeit sichergestellt ist. Die Informationen werden pro Artefakt, das heißt pro Musikstück, in einem Raum in einer Datenbank gespeichert. Um eine gute Nebenläufigkeit zu gewährleisten, wird das Pattern Lovely Back eingesetzt. Dadurch werden die Log-Einträge der Artefakte sortiert abgelegt und können durch Activity Logs genutzt werden. Lesende Aktivitäten werden nicht mitprotokolliert. Das Activity Log soll an dieser Stelle das letzte vorgestellte Entwurfsmuster sein. Im Rahmen dieses Vortrags wurde ein papierbasierter Prototyp eines kooperativen Systems zum Komponieren von Musik gezeigt und verschiedene Entwurfsmuster zum kooperativen Arbeiten mit Hilfe des vorgestellten Systems diskutiert. Auf die genauere Definition der technischen Details sowie die praktische Implementierung des Prototyps wurde in diesem ersten Arbeitsschritt verzichtet. Es ging erst einmal darum, wie ein kooperatives System zum Komponieren von Musik aussehen könnte. Entscheidend bei jedem kooperativen System ist die Interaktion der Benutzer. Die in diesem Vortrag vorgestellten Entwurfsmuster sollen es den Benutzern erleichtern, den Einstieg in das System zu finden und sie dazu motivieren, aktiv am Leben der Community teilzunehmen. Denn letztendlich ist der Grad der Aktivität und Interaktionen der Benutzer dafür verantwortlich, ob ein kooperatives System funktioniert oder nicht. Als weiterführende Literatur zu diesem Thema wird das Buch Patterns for Computer-Mediated Interaction von Till Schümer und Stefan Lukosch empfohlen, das sich intensiv mit Entwurfsmuster für kooperative Systeme beschäftigt. Im Web findet man einen Entwurf eines kooperativen Systems zum Thema computergestütztes Komponieren von Musik unter dem auf der Folie genannten Link. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.